SWR 2 Feature am Sonntag. Sie ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. Die Annahme, dass Hitler sich nicht am 30. April 1945 im Führerbunker umgebracht hat, sondern geflohen ist. Die Legende ist alt, aber sie wird heute mehr denn je verbreitet. Wer immer glaubt, dass die Welt von heimlichen Mächten regiert wird, die Politik und Medien steuern, der glaubt auch, dass Hitlers Tod ein Betrug ist. Und mit ihm die gesamte Weltordnung von 1945 bis heute. Es sind nicht wenige, die das glauben. Reichsbürger und Identitäre und Geschichtsrevisionisten. Aber auch viele, die politisch alles andere als extrem denken, vertrauen eher Geschichten als der Geschichtsschreibung. Wie kommt das? Was macht Verschwörungstheorien so attraktiv? Wie entstehen sie und wie verbreiten sie sich? Akte 8.8, die 1000 Leben des Adolf Hitler, gehen diesen Fragen nach. In einer Realsatire. Real, weil Verschwörungstheorien für viele Wirklichkeit sind. Satirisch, weil falsche Wirklichkeiten nur durch Übertreibung kenntlich gemacht werden können. Die Verschwörungstheorien über Hitlers vermeintliche Flucht führen fast alle nach Argentinien. Und deshalb führt auch Akte 8.8 dorthin. Die Autoren Michael Lissek und Walter Filz sind zwischen Buenos Aires und den Anden unterwegs, besuchen angebliche Fluchtorte Hitlers, sprechen mit Verschwörungsgläubigen und machen aus Begegnungen und Erfahrungen eine wahnwitzige Radioshow. Und wenn Sie nie gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Ist die Geschichte schon zu Ende? Hat sie dir denn gefallen? Ja. Dann ist die Geschichte nie zu Ende. Wenn man sich mit den Nazis beschäftigt und guckt, was heute in der Welt los ist, dann wird einem klar, die Nazis waren die Erfinder der Fake News. Of course, when you're dealing with the subject like the Nazis and you're seeing the parallels with what's happening today in the world, you do realize that the Nazis were the inventors of fake news. Io lo seguiré. Er hat's geschafft zu fliehen. Donde quiera que se encuentre. Und jetzt ist er untertaucht. Und über alle Berge. Igual que una sombra que va junto a él. Aber wir werden ihm folgen. Io lo seguiré. Und wir folgen euch. Sind ganz nah dran. Nichts kann uns aufhalten. Schicksal. Akte 8.8. Die 1000 Leben des Adolf Hitler. Im nächsten Augenblick war sie ihm in das Loch hinterhergesprungen, ohne nachzudenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen könnte. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts. Ehe Alice noch daran denken konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel. Du fühlst dich im Moment sicher wie Alice im Wunderland, während sie in den Kaninchenbau stürzt. Hm? Zuerst versuchte sie, nach unten zu blicken, aber es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Du siehst aus wie ein Mensch, der das, was er sieht, hinnimmt, weil er damit rechnet, dass er wieder aufwacht. Ironischerweise ist das nah an der Wahrheit. Hinunter, hinunter, hinunter wollte denn der Fall nie enden. Die Geschichtsbücher sind nicht wahr. Es ist nötig, dass du das weißt. Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Hinunter, hinunter, hinunter. Sie konnte nichts weiter tun. Du bist hier, weil du etwas weißt. Etwas, das du nicht erklären kannst. Aber du fühlst es. Was du weißt, kannst du nicht erklären, aber du fühlst es. Wenn die Verschwörungstheoretiker nachplappern, was in Matrix gesagt wird, dann am Arsch die Räuber. Erkenntnis unterbauen. Das ist ihre Mission. Walter Filz und Michael Lissek. Zwei öffentlich-rechtliche Redakteure im Kampf gegen Verschwörungstheorien. 10 Folgen lang haben sich die beiden mit Ursache und Wirkung der Mythen um Hitlers angebliches Weiterleben nach 45 befasst. haben Bücher gewälzt, Aufsätze und Artikel geflöht, Radio- und Fernsehbeiträge durchforscht, das Internet durchstöbert und sich durch FBI-Akten gefressen. 11. August 1945. Hitler ist in Argentinien. Er lebt mit Hunderten von Nazis in einer großen unterirdischen Einrichtung, 675 Meilen westlich von Florianopolis und 450 Meilen nordnordwestlich von Buenos Aires. Ja, das ist ungefähr so, als würdest du erklären, wo Karlsruhe liegt, indem du sagst, 1000 Kilometer südsüdwestlich von Kopenhagen und 720 Kilometer westlich von Wien. Wir müssen trotzdem hin. Wohin? Nach Argentinien. This is a very conspiracy-rich country. In Wirklichkeit werden wir falsch informiert, belogen, betrogen, manipuliert. Wenn man für alles eine einzige Lösung sucht, landet man bei Verschwörungstheorien. In order to reduce everything to a single solution, you resort to conspiracy thinking. Auf dem Logo der NASA befindet sich ein rotes Symbol, das sehr nach der gespaltenen Zunge Satans aussieht. Die weibliche Form Satans heißt auf Spanisch übrigens Satan NASA. Verschwörungstheorien sind sexy. Conspiracy theories are seductive. They are way, way more interesting and sexier than reality. Und es ist schwierig, mit sexy Geschichten zurechtzukommen. And it's very difficult to deal with these sexy stories. Die Regierung und die Medien hätten dieses Material veröffentlichen sollen. Aber warum haben sie es bisher noch nicht gesehen? Die Wahrheit ist wie Sand. Sie bewegt sich nur langsam. Bis die Wahrheit es über die Straße geschafft hat, ist die Lüge schon rund um die Welt. The truth is like sand. It's very gritty. It's difficult for it to travel. In the time it takes the truth to do one block, a lie has gone completely around the world. Und natürlich kriegt man dann mehr mit von den Medien her. Und die sagen natürlich alle, die Welt ist rund wie so ein Ball. Und ich habe nie verstanden, wie das überhaupt möglich sein soll. Die Wirklichkeit ist nie einfach zu erklären. The truth is that reality does not have simple explanations. Das ist der Vorteil der Lüge. Sie ist einfach und schnell. Die Wahrheit zu erklären braucht Zeit. So, this is the advantage of lies. They're simple and they're quick. Die Welt wird von ganz anderen Persönlichkeiten regiert, als diejenigen glauben, die nicht hinter die Kulissen blicken. Verschwörungstheorien sind interessanter als die Wirklichkeit und viel befriedigender, weil man etwas Geheimes weiß. Conspiracy makes reality richer, more interesting, and it's very self-satisfying because you're into a secret. Weltweite Einflussnahme, Kontrolle aller Ressourcen, der Handelsmärkte und des internationalen Bankensystems. Lügen haben etwas Magisches. Selbst wenn man weiß, dass es Lügen sind. Even if you know it's not true, it just teases your mind in a way that it's difficult to resist. Die Matrix ist allgegenwärtig. Sie umgibt uns. Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster guckst. Bevor es Chemtrails gab, sage ich jetzt, gab es kein Demenz und Alzheimer. Du kannst sie spüren, wenn du zur Arbeit gehst. Die Chemtrails verursachen Demenz und Alzheimer. Ja, wie denn? Ja, durch das Aluminium. Oder den Fernseher anmachst. Lassen Sie sich abends von Jan Hofer nicht die nachgerichteten Informationen, deshalb heißt es Nachrichten, weil etwas nachgerichtet wird, lassen Sie Ihnen die Dinge nicht vorlesen, weil es einfach falsch ist. Das Gegenteil ist vermutlich richtig. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Es ist wie in Matrix. Du nimmst die richtige Kapsel und alles bekommt Sinn. Alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit, nicht mehr. Alles. Folge mir. Alles. Und die ganzen Deppen auf der Straße wissen nicht, was du weißt. Die wahre Macht, die wirklichen Geheimnisse. Alles. Aber du weißt Bescheid. Alles. You are into a secret. Alles. It's like the Matrix. You take the right pill and suddenly the world makes sense. There are secret powers. And all those patsies out there in the streets, they don't know what you know. Where is real power? Which are the hidden secrets of life. But you know, so you're powerful, you're special. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Wir wünschen Ihnen allen in Argentinien eine schöne und erfolgreiche Zeit. Wir, Rico, freuen uns jedenfalls und sind sehr stolz, dass Sie sich heute für Lufthansa an unserem Flug entschieden haben. Als Sie mit einem Male plupp, plupp auf einem Haufen aus trockenem Laub und Reisig zu liegen kamen. Und damit war der Fall vorbei. Falls Sie Ihre Uhr noch auf die Ortszeit hier in Buenos Aires stellen möchten, es ist nun 7.33 Uhr. Da sind wir. Du hast den ganzen Flug gepennt. Und zwar Morpheus-mäßig. Ah, da vorne steht ein Taxi. Hitlers Flucht nach Argentinien. Aus Berlin mit dem U-Boot nach Patagonien, wo er am Fuß der Anden lebte und in Frieden starb. Das ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. It's the mother of all conspiracy theories. That Hitler crossed Patagonia and lived on the foothills of the Andes, where he died a peaceful death. Hitler ist weltbekannt. Shanghai, Afrika, USA. Überall kann man über die Fluchtgeschichte reden. Jeder kennt sie. We could be in Shanghai talking this. We could be in Africa, we could be in the States, anywhere. And people would know about Hitler and about Hitler supposedly surviving the war and settling in Patagonia. Everybody knows that story. Wieso haben wir eigentlich schon O-Töne, obwohl wir gerade erst gelandet sind? Naja, das sind ja Uki Gonyo und Sergio Kiernan. Das sind Journalisten und Publizisten. Und was die sagen, ist ja, zeitlos und gar nicht ortsgebunden. Das ist ein nicht-aristotelisches Element. Der erste Termin in Buenos Aires führt Michael Lissek und Walter Filz zu einem Archäologen. Einem Neuzeit-Archäologen. Soy Daniel Schabelson. Argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y desde hace muchísimos años trabajo en arqueología. Neuzeitarchäologie, das gibt es? Klar, Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit, Berliner Mauer, da gibt es jede Menge auszugraben. Sogar auf dem Acker, wo das Woodstock Festival stattgefunden hat, waren schon Archäologen. Guck mal, was ich gefunden habe. Stückchen Draht. Ja und? Draht? Das ist ja wohl ganz klar ein Fragment der G-Seite von Jimi Hendrix Gitarre. Ah, natürlich. Und guck mal hier. Der rosafarbene Glassplitter. Ist das etwa... Definitiv ein Rudiment von Janis Joplins Brille. In el año 2015... Es war im Jahr 2015. Da hat Chavelson einen abgelegenen archäologischen Fundort entdeckt. In der Provinz Misiones, oberhalb des Paraná. Das ist der Grenzfluss zu Paraguay. Nach langwierigen Ausgrabungen erwies sich, dass es ein Zufluchtsort gewesen sein musste für eine Gruppe von Flüchtlingen. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Oder kurz danach. Aha. Oho. El sitio permaneció prácticamente desconocido hasta el año 1999. Der Ort war bis 1999 unentdeckt. Liegt zwischen zwei steilen Felsen, über 100 Meter hoch. No existía, no estaba registrado en los mapas, en los planos, no había documentos de que ese lugar existía en el país. Auf keiner Landkarte verzeichnet, nirgendwo erwähnt. Aha. Oho. Al excavar dentro de la casa principal, encontramos debajo del cimiento, al excavar debajo de la pared principal, encontramos cuatro monedas. Und dann haben Chavelson und sein Team unter dem Fundament vier Münzen gefunden. Cuatro monedas puestas debajo de la pared eran dos alemanas. Con la swastika y la zwei davon mit einem Hakenkreuz. Alemanas de fines de la guerra. Es decir, eso fue puesto en el momento en que se construyó. Er sagt, die müssen schon während der Bauphase dahin gekommen sein. Una pared derrumbada encontramos adentro de la pared una lata metálica y en el interior había una fotografía de Hitler y Mussolini. Im Innern der Wand sei eine Blechdose gewesen, darin Fotos von Hitler und Mussolini. Pequeño recipiente de un callicida alemán. Und außerdem habe es eine Dose für Hühneraugenpflaster gegeben, auch voller Münzen. Todo de cada uno de los países invadidos en el este europeo en la primera edición. Todas de un centavo. Erstprägungen aus allen Reichsprotektoraten im Osten. Ein Nazi-Numismatiker mit Hornschwielen. Mir ist so fad, Bormann. Wie lange müssen wir denn noch in dem Dschungel bleiben? Bis wir raus können, Frau Führer. Und außerdem tun mir die Füße weh. Und die Hühneraugenpflaster sehen auch aus. Jetzt hat der Wolfi seine Münzsammlung in der Dose drin. Ojo del Polo, estar vigilante. Was? Hühnerauge sei wachsam. Ach, Bormann, Ihre Witze. Ah, meine Füße. Sie hätten geeigneteres Schuhwerk mitnehmen sollen. Woher soll ich wissen, dass der Dschungel ein Urwald ist? Jetzt müssen wir erst einmal die nächste Nacht überstehen. Nächster Termin? Sí, señor. Juan Salinas. Denn? Der hat ein Buch geschrieben über deutsche U-Boote in Argentinien, Ultramar Sur. La última operación secreta del Tercer Reich. Und das mit den U-Booten ist ja super verzwackt und undurchschaubar. 29. Juli. Deutsches U-Boot bei Necochea. Sí, sin duda. Porque hay documentos oficiales que lo demuestran, sobre todo un desembarco que hubo en Necochea. Ja, über U-Boot-Sichtungen in Necochea gibt es Polizeiprotokolle. 18. August, 10 weitere deutsche U-Boote. Bueno, nosotros no conocemos todo el plan. Lo que sabemos son algunos pedazos. A mí me parece bastante claro que había un plan para que viniera gente. Salinas sagt, es habe einen Plan gegeben, Hitler nach Argentinien zu bringen. Aber er kenne nur Bruchstücke. Hay un submarino hundido en Dinamarca, en Skagerrak. Da sei ein U-Boot im Skagerrak. Que venía la colección de discos de Hitler y la orquesta de cámara. Jetzt schweift er ab, bevor er überhaupt angefangen hat. Dieses U-Boot habe jedenfalls Hitlers Schallplattensammlung und sein Kammerorchester an Bord gehabt. Und einen deutsch-argentinischen Offizier. Aha. Oho. Jetzt ist er wieder beim Fluchtplan für Hitler. Es gäbe viele Indizien dafür. Ahora, la historia oficial de cómo muere Hitler en el búnker. Die offizielle Geschichte vom Tod Hitlers sei eine Erfindung der Engländer. Stalin habe daran nicht geglaubt, sondern klar gesagt, Hitler sei mit einem U-Boot abgehauen. Also zwei deutsche U-Boote sind ja im Sommer 1945 tatsächlich in Argentinien gelandet. U-530 und U-977. Und bei U-530 sollen zwei Schlauchboote gefehlt haben. Ach, Wolfi, jetzt hast du mich die ganze Strecke rudern lassen. Wir wollten doch abwechseln. Schau mal, Wolf, da ist ein Schild. Nach Ströder. Das klingt ja deutsch. Hugo Ströder. Geboren 1854 in Mühlhausen, Thüringen, Frau Führer. Bormann! Ströder kam mit... Wo kommen Sie jetzt her? Geschwommen. Kam mit der Einwanderungswelle. Mit der Welle? Sie? Ströder. Er kam mit der Einwanderungswelle in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts hierher. Vermittelte Landgut an andere Einwanderer. Da ist ja noch ein Schild. Nach San Julian. Und da drüben noch eins. Woher kennen wir nochmal all die Orte, wo U-Boote in Argentinien gelandet sein sollen? Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, das Buch von Simon Dunst und Garrett Williams. Bormann, was machen Sie denn da? Hier kennen Sie doch jeder. Verzeihung, Frau Fuhrer, aber Sie sind doch auch keine Unbekannte. Und der Führer selbst. Sie wären besser in Paraguay ausgestiegen. Ich glaube, Bormann war in Paraguay. Ja, ich glaube das, ja. Pero no sé si vino en submarino. Salinas glaubt, dass Bormann in Paraguay gestorben ist. Aber ob er in einem U-Boot war? Paraguay liegt nicht am Meer, Frau Führer. Los submarinos esos que vinieron, yo creo que vinieron cosas. Er sagt, es seien Kisten an Bord der U-Boote gewesen. Also er sagt, dass Zeugen das gesagt haben sollen. Hay los testimonios que hay que bajaron muchas cajas, pero no sabemos qué contenían. Und er meint jetzt nicht die beiden U-Boote, die es tatsächlich gab. Ich blick schon nicht mehr durch. El eje mayor es que aquí se entregan dos submarinos. Primero el U-530 y luego el U-977. Ah, er meint sie doch. Okay, die beiden wirklichen U-Boote sind abgehakt. Dann hatten wir die in Necochea. Die ja andere sind. Bueno, lo de Necochea son distintos a estos. Lo de Necochea es la policía. La policía fue a ver que habían bajado dos submarinos juntos. Die Polizei bekannten Boote in Necochea, ja. 24. Juli. Deutsche U-Boote bei Claromeco. Weiß er zu denen was? Hay gente que los ve pasar. Es gibt Leute, die sie gesehen haben. Hay mucha gente que los vio pasar. Y después se entregan dos. Viele Leute. Und dann haben sich zwei U-Boote ergeben. Oh nein, das sind doch wieder nur die beiden Bekannten. Und die waren in Mar del Plata. Se entregan en la base naval de Mar del Plata. Aber jetzt geht es um andere. El secretario del ministro de Marina era entonces Isaac Rojas. Er sagt, ein Admiral namens Isaac Rojas. Vertrauter von Eva Perón und späterer Vizepräsident Argentiniens. Rojas fue a inspeccionar a Claromeco, algunas playas del sur bonaerense, si en realidad se habían visto submarinos. Isaac Rojas soll nach Claromeco gefahren sein, um zu überprüfen, ob da U-Boote gelandet sind. Que pescadores que estaban pescando, dice que vieron dos submarinos. Und in seinem Bericht stehe, ja, einige Fischer haben zwei U-Boote gesehen. Dass das auch immer zwei sind, völlig verwirrend. Aber das waren nun doch noch mal andere. Son otros. Ja, andere. Yo creo que toda la costa argentina a partir de Mar del Plata para el sur. Und er meint, es könnte noch andere geben, weil die argentinische Küste zahllose Buchten hat, wo man sich mit einem U-Boot verstecken kann. Ja, und was hat uns jetzt der ganze U-Boot-Quatsch gebracht? Ich meine, für unsere Aufklärungsarbeit, für die Frage, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Funkkolleg Literatur. Hören Sie heute die Lektion Fiktion und Nichtfiktion. Heute befassen wir uns mit schleifenden Schnitten. Als schleifende Schnitte zwischen dem Realen und dem Irrealen bezeichnete der Schweizer Schriftsteller Hermann Burger sein erzählerisches Verfahren, Unmengen abstruser Details derart stringent und plausibel miteinander zu verbinden, dass sie wie eine genau recherchierte Wirklichkeit erscheinen. Hat Salinas eigentlich gesagt, Hitler sei an Bord eines der U-Boote gewesen? Nö. En estos submarinos no creo que haya venido ningún jerarca nazi. Salinas sagt ganz deutlich, dass mit den U-Booten keine hochrangigen Nazis gekommen sind. Denn die hätte man erkannt. Das wäre niemals geheim geblieben. Una cosa es que vos en esos submarinos traigas los discos de Hitler, comida, cigarrillos, oro, diamante, mercurio. Salinas meint, es sei eine Sache, ob man Hitlers Plattensammlung an Bord habe. Oder Zigaretten, Gold, Diamanten oder Quecksilber. Quecksilber? Y otra cosa distinta que vos venga con Bormann. Bormann no puede venir, porque todo el mundo lo conoce. Aber etwas ganz anderes wäre es, wenn Bormann an Bord sei, weil den alle Welt kennt. Ja, okay. Wieso jetzt wieder Bormann? Yo lo que me parece que la lógica de pensar es si aceptamos que había una operación originalmente preparada para el desembarco de Hitler. Hitler no vino en submarino, por lo menos no vino en estos submarinos de los cuales estamos hablando. Selbst wenn man davon ausgehe, dass es einen Plan gab, Hitler nach Argentinien zu bringen, es können nicht per U-Boot gewesen sein. Verstanden. Und wenn er per U-Boot gekommen wäre? Jetzt doch wieder. Walter Filz und Michael Lissek sollten daran denken, was sie im Funkkolleg gelernt haben. Dann hätte es ein Boot vom Typ 21 sein müssen. Entonces la mayor parte del tiempo están en superficie. U-Boot Klasse 21. Römisch 21. Hören Michael Lissek und Walter Filz nicht die schleifenden Schnitte? Das waren die modernsten, gebaut seit 1944 mit Super-Elektromotoren und allen technischen Schikanen. Konnten ewig unter Wasser fahren, 29.000 Seemeilen Reichweite. Galten als Dönitz-Wunderwaffen. Nach dem Krieg wurden sie von den Alliierten übernommen und waren noch jahrelang für Frankreich, Großbritannien, die USA und die Sowjetunion im Einsatz. Eins übernahm die Bundesmarine und das fuhr noch bis 1982. Im Skagerrak, da wurde 2018 erst so ein 21er U-Boot entdeckt. U-3523 steckt zur Hälfte im Meeresboden und soll nicht gehoben werden. Was da an Bord gewesen sein mag? Die Plattensammlung? Ein Kammerorchester? Kann Juan Salinas noch was über Edgars Musik sagen? Si hay un submarino que se hundió en Skagerrak, en el estrecho de Skagerrak. Skagerrak, ahí en Dinamarca, que ahí está, venía con un piloto argentino. Ein U-Boot sei im Skagerrak gekentert. Der zweite Steuermann sei Deutsch-Argentinier gewesen. Relativamente poca profundidad. Schleifende Schnitte. Donde venía con toda una larguísima colección de discos y con una orquesta de cámara. Que mueren ahí. Und das Boot habe Hitlers Plattensammlung an Bord gehabt. Und sein Kammerorchester. Ein ganzes Kammerorchester sind 12 Leute. No, menos. La cámara menos. Nein, weniger. Schleifende Schnitte. 6? Sí. Schleifende Schnitte. Und die Plattensammlung? Es posible, no me acuerdo ahora. Es posible que sea ahí. Schon möglich. Er erinnert sich nicht mehr. Ya estamos acostumbrados a ver historias que no se pueden comprobar, ¿no? Und überhaupt, was soll's? Geschichten, die man nicht beweisen kann, sind wir doch gewohnt. Adolf Eichmann, Erich Priebke, Josef Schwamberger, Eduard Roschmann, Otto Skorzeny, Reinhard Kops, Walter Kutschmann, Ludolf Herrmann von Alvensleben, Gerhard Bohne, Berthold Heilig, Armin Dadieu, Willem Sassen, Kurt Christmann, ah, Hans Hügelmann, die Kriegsverbrecher, die nach Argentinien geflohen sind. Flatt, ja, aber es haut Hans nicht hin. Spöck, weil? Uhlmann, Franz Störfer, weil es mehr sein müssen. Also Franz mehr oder weniger. Hä? Weil, da, hörst du? Ich höre nichts. Eben, die Liste ist zu Ende. Mehr Namen habe ich nicht zusammengekriegt. Naja, Kriegsverbrecher. Hallo, Kriegsverbrecher. Keine Tralala-Nazis. Wie viele sollten das denn sein? Also. Zwischen 1945 und 1955 sind 80.000 Deutsche und Österreicher nach Argentinien eingereist und 62.000 ausgereist. 80.000 minus 62.000 gleich 18.000, die da geblieben sind. Von wem ist die Rechnung? Holger M. Meding, Professor für iberische und lateinamerikanische Geschichte an der Uni Köln. Genau, der gilt als der Experte. Also, 18.000. Aber das sind nicht alle. Irgendwo habe ich gelesen 50.000. Ja, und woanders steht 80.000. Von 50.000 spricht die Südamerika-Investigativjournalistin Gabi Weber. Und die sagt 50.000 Nazis. Für die sind halt alle Deutschen damals Nazis. Was nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ja, aber die allermeisten sind wahrscheinlich nur wegen der miesen Allgemeinlage in Europa nach Argentinien. Etwa 1-2% waren aus primär politischen Gründen gekommen. Also nur 400 bis 800, meint Meding. Jetzt wird's doch überschaubar. Und wie viele von denen sind Kriegsverbrecher? 50, schätzt Meding. Gibt aber auch höhere Zahlen. 180, 300. Ist schwierig. Auch weil nicht alle Kriegsverbrecher Deutsche waren, gibt zum Beispiel viele Kroaten. Wegen 50, 180 oder 300 Leuten sind wir jetzt aber nicht hier. Sondern wegen Nummer 51, 181 oder 301. Wenn sich die beiden bei ihrer Rechnung mal nicht verstolpern. Das wollen wir doch. Wenn man sich mit den Nazis hier befasst, stolpert man dauernd über die Mutter aller Fake News: Hitlers Flucht nach Südamerika. And of course, working with the Nazis, I stumbled upon continually the mother of all fake news, which is Hitler's escape to South America. Denn diese spezielle Nummer 1 hat ja vielleicht mit den anderen 50, 180 oder 300 Kontakt gehabt. Und die waren unter den 30 bis 40.000. Und die wiederum lebten zusammen mit den 250.000 Deutschstämmigen, die es schon vorher in Argentinien gab. Dann besuchen wir jetzt Uki Gonyi. Das ist der mit den 300 Kriegsverbrechern. Uki Gonyi, Publizist und Historiker und Autor des Buchs Odessa, die wahre Geschichte. Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher. Bestens recherchiertes Grundlagenwerk zum Thema. Odessa ist eine Legende. Eine Verschwörungstheorie. Die besagt, dass es eine geheime Fluchthilfe-Superorganisation gegeben haben soll. Die Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen. Kurz Odessa. Und Uki Gonyi schreibt, dass es die nicht gegeben habe. War jedenfalls nicht so. Odessa did not exist. But the real Odessa was actually a series of different organizations that helped Nazis escape. Odessa gab es nicht, aber irgendwie doch. And by now I'm sure your listeners have completely lost what I've been saying, but that's how it works. Die Schweizer Regierung, der Vatikan, die argentinische Regierung, das Rote Kreuz, später der britische und amerikanische Geheimdienst. The Swiss government, the Vatican, the Argentine government, the Red Cross, at one point British and American intelligence. Now all these different groups, at the points where they all overlapped, that's what I call the real Odessa. Also keine übergeordnete geheime Nazi-Hilfsorganisation, sondern viele einzelne Gruppen. So what I'm saying, there was no organization, single, giant, powerful organization that was helping Nazis get. What you had is various overlapping groups that were helping the Nazis. The Swiss government, the city in northern Italy that was giving them real fake documents, the Vatican, the Red Cross, Argentina. Hübsches Vogelgezwitscher bei den Aufnahmen. Ja? Ja, wir hatten die Fenster auf. Vielleicht einfach mal eine kleine Pause. Raus und weg. Raus und weg. Raus und weg. Raus und weg. Raus und weg. Raus und weg. Raus und weg. Er hat's geschafft zu fliehen. Erst in ein Versteck. Erst in ein Versteck. Und jetzt ist er untertaucht. Ohne viel Gepäck. Auf den Alpentreck. Und über alle Berge. Ding dong ta tütata. Ding dong ta tütata. The Vatican. The Red Cross. The Vatican. The Red Cross. The Vatican. Bitte Schleuser, hol uns rüber nach Tirol. Und bring uns von da direkt nach Genua. Dann auf ein Schiff, ein leises. Direkt nach Buenos Aires. In der Heimat bleib mir treu, dann kommt das große Glück bestimmt noch für uns zwei. Und dann kam noch etwas hinzu. Argentinien war scharf auf die Nazi-Wissenschaftler, Flugzeugbauer, Atomforscher. Argentina, of course, was hungry, wanted to obtain Nazi scientists. Plane designers, nuclear scientists, all kinds of scientists. Raus und weg. Raus und weg. Ich bin Ingenieur. Bienvenido. Raus und weg. Ich bin Hydrologe. Bienvenido. Raus und weg. Ich bin Geologe. Bienvenido. Raus und weg. Ich bin Chemiker. Bienvenido. Raus und weg. Ich bin Botaniker. Bienvenido. Raus und weg. Ich bin Physiker. Bienvenido. Ich bin Parasitologe. Bienvenido. Viktor Elleda, Karl Laucher. Ich bin Germanist. Ludwig Ostertag. Guten Tag. Richard Ganz, Oswald Mengin, Lothar Schiedert, Roland Richter. Der war übrigens ein Nuklearforschungshochstapler. Das sind ja auch nicht wenige. Ja, und noch mehr. Allein Kurt Tank, Chefentwickler der Flugzeugwerke Focke-Wulf, soll 60 Ingenieure mitgebracht haben. Cool. Ich meine, unfassbar. Ja, und besonders unfassbar war zum Beispiel der Lehrkörper der Universität Tucumán. Da gab es in den 50er Jahren 30 deutsche Professoren. Die mit der längeren Dienstzeit waren vor den Nazis geflohen, die mit der kürzeren Dienstzeit waren die Nazis. Du kennst das alte Lied, das uns leise singt von Abschiedsweh und Schmerz. Doch ich komm wieder, wenn die Veilchen blühen im März. Jeder in Argentinien wusste, dass Nazis hier waren. Und dass Argentinien ihnen geholfen hatte zu fliehen. Und dass es nicht wenige waren. In jedem Viertel wusste man, wer die Nazis sind und wo sie wohnen. It's not like nobody in Argentina knew. Of course, everybody knew in Argentina that there were Nazis living amongst us, that Argentina had helped the Nazis escape, that they were here in sufficient numbers so that everybody in certain neighborhoods knew that who the Nazis were and where they were living. Raus und weg. Raus und weg, raus und weg, von nördlicher Sonne besonnt, sind wir blauäugig, zäh und blond. Von nördlicher Sonne beschienen, sind wir ausgewachsen zu Hühnen. Unsere kantige Grimasse ist Indiz der Herrenrasse. Unsere feinen Körperlinien passen gut nach Argentinien. Liebes Mädel in der Heimat, bleib mir treu. Dann kommt das große Glück bestimmt noch für uns zwei. Ist unser Erbgut eingeschifft? Wirken wir wie blondes Gift. Tja. Chiquitita, dime por qué. Dolor hoy te encadena, en tus ojos hay una sombra de gran pena. Oh Mann, das ist ja nicht zum Aushalten. Was ist denn in Sie gefahren? Verzeihung, Frau Führer. Die Stimmung ist mit mir durchgegangen. Haben Sie Ihrer Frau auch immer was vorgesungen? Selten. Und Ihre Kinder? Wie viele sind's gleich? 10, Frau Führer. 10 Kinder und die Frau daheim gelassen. Und jetzt sitzen sie da am See und spielen Gitarre. Chiquitita. Was heißt denn das überhaupt? Kleines. Also Schatzilein gewissermaßen. Abormann, wie kommen Sie denn auf sowas? Verzeihung, Frau Führer. Eine Eingebung. Weil der See Chiquita heißt. Und Chiquita, Chiquitita, das ist ja nur eine Silbe. Und worum geht's da in dem Lied? Schatzilein, du sollst nicht traurig sein. Ein Lied des Trostes aus tiefer Empfindung. Und wo haben's die Gitarre her? Kann man an der Rezeption ausleihen. Die haben da ja wohl alles. Kann man von einem 5-Sterne-Hotel erwarten, Frau Führer. Mir wird's da zu heiß. Ich geh aufs Zimmer. Wenigstens ein Einzelzimmer. Auf dieser Webseite werden wir versuchen, eine Geschichte aufzuzeigen, die nicht so dunkel ist, wie sie beabsichtigt ist, aber durch verschiedene Nicht-Heiligkeitsinteressen verdeckt wird, um von Touristen zu profitieren. Der Google-Übersetzer an der Grenze seiner Möglichkeiten? Nicht weniger ernst ist die Verbreitung der Lügen, um eine gute und ehrliche Familie mit dem deutschen Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen. Wir glauben, dass es einfach ein Scherz ist, Touristen in die Stadt zu locken. In die Stadt, in die wir gerade fahren. Und was du da... Die Homepage vom Hotel Vienna. Sieht übrigens touristisch verlockend aus. Palmen im Sonnenuntergang, Hotel im Sonnenuntergang. Also, Hotelruine natürlich. Die Ruine eines Hotels, wo Hitler genächtigt haben soll. Tief im Landesinneren, in der Provinz Córdoba. Am Arsch der Pampa. Am Mar Chiquita. Also die Homepage von diesem Hotel ist wirklich komisch. Also das Ding ist eine Ruine und es finden Führungen statt. Von einer Art Freundesverein des Hotels, was die Eigentümer aber anscheinend nicht gut finden. Die Freunde des Grand Hotel Vienna veranstalten geführte Touren zum besetzten Hotel und berechnen einen Geldbetrag für das Zählen einer Bicklei. Alle von der Gemeinde gebilligt. Ist es nicht ein Betrug? Auf jeden Fall ist es eine absolute super Google-Übersetzung. Ah, hier steht's. Auf rechtliche Grundlage wurde der Stadtverwaltung die Genehmigung erteilt, sie für geführte Touren zu nutzen, die die Wahrheit verfälschen und Lügen über die Nazis heraufbeschwören. Nämlich Hotel Vienna als Reha-Zentrum für geflohene hochrangige Nazis. Und die Bekley wäre die Geschichte, dass Hitler hier war. Da, Logik verwenden, klick das mal. Was steht da? In diesem Abschnitt analysieren wir bestimmte Ungenauigkeiten und Inkonsistenzen, die fehlerhafte Geschichten speisen, die von Dritten systematisch wiederholt werden, darunter Frau Patricia Zapata. Patricia Zapata? Mit der sind wir doch verabredet. Bingo! Bien, el Hotel Viena se inaugura en diciembre del 45. Das Hotel wurde im Dezember 1945 eröffnet und im März 1946 wieder geschlossen, weil die Besitzer dann wieder zurückgingen. Erst nach Buenos Aires und 2-3 Jahre später nach Deutschland. Ein Luxushotelbau für 4 Monate Betriebszeit? Generalmente los hoteles tienen la idea es de ampliar el alojamiento. Die meisten Hotels verfolgen die Idee, ihre Bettenkapazität zu erhöhen. Was? Ja, sie redet etwas offiziös. Aber sie meint eigentlich nur, normalerweise hatte ein Hotel damals 2-Bett- oder Mehrbettzimmer. Aber hier gäbe es Einzelzimmer, alle mit eigenem Bad. Und die Betten seien eher Klinikbetten. Kurklinik? Hier in der Vitrine sind olle Porzellanteller. El Hotel Viena tenía una vajilla alternativa y tenía una vajilla oficial. Una que tenía el águila bicéfala, un águila con dos cabezas, y la otra que era una cruz esvástica. Das Hotel hatte ein offizielles und ein alternatives Porzellangeschirr. Das eine trug den österreichischen Doppeladler und das andere ein Hakenkreuz. Also, Bohrmann, mir ist egal, von welchen Teller das ich esse. Aber für einen Wolfi, da gibt's doch bestimmt eine Alternative. Sehr wohl, Frau Führer. Ich lasse sofort neu eindecken. Und Bohrmann, kommen dann auch irgendwann wieder Hühneraugenpflaster? Die Kameraden haben mir versichert, Hühneraugenpflaster mitzubringen. Psst! Nicht so laut! Müssten mit der nächsten Maschine kommen. Y por otro lado, había cerca del Hotel Viena un lugar donde bajar diferentes hidroaviones a 6 kilómetros del hotel. 6 Kilometer von hier habe es eine Landemöglichkeit für Wasserflugzeuge gegeben, sagt sie. Und es heiße, dass damit Leute auf der Flucht hierher gekommen seien. Die blieben aber nicht lange, denn im März 1946 seien die Hotelbesitzer ja schon wieder weg gewesen. Chiquitita, dimmelo tu. En mi hombro aquiorando. Cuenta conmigo ya. Para si seguir andando. Tan segura te conozzi. Y ahora tú a la quebrada, que vas yo me duele verte llorar, déjà me la rida, yo la quiero ver curada. Ah, Bohrmann, jeden Tag kommen sie mit einer neuen Strophe. Wo singen sie ihre Chiquita denn da überhaupt vor? Chiquitita, Frau Führer. Tita, Titita, lenken Sie nicht ab, Bohrmann. Worum geht's denn in der zweiten Strophe? Chiquitita, sag es mir, auf meiner Schulter weinend, zähl auf mich, um weiterzulaufen. So sicher, dass ich dich kannte. Und jetzt dein gebrochener Flügel? Wie leer tut es weh, dich weinen zu sehen. Lass mich das reparieren, ich möchte es geheilt sehen. So ungefähr. Haben Sie das mit der Enigma übersetzt? Verzeihung, Frau Führer, ich werde mich selbst an einer Nachdichtung versuchen. Die Fußböden hängen richtig durch. Aber die Zimmer sind fast okay. Putz runter, Farbe runter, aber sonst eher so auf fluchtartig verlassen zurechtgemacht. Da liegen doch die zerknüllten Laken und Kissen auf den Betten. Da fehlt nur noch das Hausgespenst. Das Zimmermädchen, das vom ekelhaften SS-Schergen misshandelt wurde. El Hotel Viena tiene su fantasma, por supuesto. Y es en esta habitación. La cama es diferente, inclusive. En la habitación 106. Natürlich gibt es auch ein Gespenst im Hotel, hier in Zimmer 106. Y supuestamente vuelve da starb der Sicherheitschef. Hannah, que, aparece en esta habitación. Und eine Angestellte namens Hannah, deren Geist erscheint hier. Also gab es tatsächlich Sicherheitsleute. Un jefe de seguridad, 10 guardias de seguridad. Son las grandes incógnitas que tenemos. Ja, ein Sicherheitschef habe es gegeben. Und 10 Wachleute. Das sei das große Geheimnis. Nicht, dass uns Patricia damit irgendetwas suggerieren wollte. Aber sowas von gar nicht. En realidad, en Argentina sabemos que Hitler murió en Alemania. Esa es como la historia oficial. La historia no oficial dice que muere en Argentina. Eigentlich sagt sie, wisse man in Argentinien schon, dass Hitler in Deutschland gestorben sei. Die inoffizielle Geschichte sage aber, er sei in Argentinien gestorben und hier gewesen, weil dieser Ort Schutz bietet. Die inoffizielle Geschichte ist sowas wie das inoffizielle Hotelgeschirr. Ja, wird immer bei Bedarf gern aufgedeckt. So, Bormann, jetzt bin ich aber mal gespannt auf Ihre Nachdichtung. Dann lese ich ja mal mit. Chiquitita, sabes muy bien. Schatzilein, du weißt genau, que las penas Schmerzen machen alles grau, aber sie vergehen auch otra wieder. Vez vas a bailar, und dann singst du fröhlich Lieder und du wirst auch wieder tanzen und blühen wie die schönsten Pflanzen. Sang's Bormann, das Chiquitita, Schatzilein. Wer soll denn das sein? Das Lied ist von eher allgemeinem Gehalt. Ja, ja. Jetzt vergessen Sie mal Ihre Frau und die 10 Kinder. Sowas singt man doch nicht allgemein. Jedenfalls nicht so einer wie Sie. Nun ja, ich dachte, vielleicht ein wenig auch an Sie, Frau Führer. So, jetzt ist es raus. Bormann. Ja, jetzt geben Sie die Gitarre schön wieder an der Rezeption ab, gell? Morgen müssen wir eh weiter. Pero yo creo que la gente tiene miedo de hablar todavía. A veces a nosotros nos interpelan, ¿no? ¿Y por qué la gente mayor no habla? Sie denkt, die Leute haben immer noch Angst, darüber zu sprechen. Manchmal werde sie gefragt, warum sagen die Alten nichts? Das sei eben der Respekt. Auch die Erziehung. Wenn man Arbeit gehabt habe, sei man dankbar gewesen und habe nicht nachgefragt. Ihre Generation sei viel neugieriger, aber doch auch diskret. Es werde so viel erzählt, was man nicht nachprüfen könne. Und trotzdem hafte es einem im Bewusstsein. De todos modos, la duda siempre está. La gente te pregunta si vino Hitler, si no vino Hitler, ¿qué hay de eso? Y nosotros le decimos ni. Und wenn Leute fragen, ob Hitler hier war, dann sage sie weder ja noch nein. Wir sind am Rande Argentiniens. Wir sind am Rande der Anden. Wir sind am Rande des Sees Nahuel Huapi. Auch Ufer genannt. Was? Der See? Nein, der Rand vom See, den nennt man Ufer. Der Name des Sees kommt aus der Sprache der Mapuche. Und da bedeutet er Insel des Jaguars. Der See, der eine Insel ist. Wir sind am Rande unseres Vorstellungsvermögens. Und wir sind am Rande der Vermittlungsmöglichkeiten des Radios. Denn diesen Ort muss man gesehen haben. Michael Lyschek und Walter Filz sind in Bariloche angekommen. Eine Stadt 1.500 Kilometer südwestlich von Buenos Aires, nahe der chilenischen Grenze. Unweit von hier soll er seine letzten Tage verbracht haben. Hitler. Okay, wir versuchen unser Bestes. Zentrum des Ortes ist ein Platz von 3 Seiten umbaut mit einer Art mittelaltermäßigen germano-alpinen Burgenarchitektur. Martialische Steinblöcke. Hölzerne Veranden, Balkone, Fensterläden. Ein klotziger Uhrenturm. Alles Baujahr 1940. Und nach einer Seite öffnet sich der Platz. Tada! Zum See. Dahinter die schneebedeckten Anden. Außerdem gibt es hier diverse Schokoladenfabriken. Diverse Schokoladenläden. Käsefondue und Bernhardiner. Privathäuser, die Enzian heißen. Hotels, die Edelweiß heißen. Oder Hotel Tirol oder Hotel Cottbus oder Hotel Aldebaran. Aldebaran? Na, das Sternensystem, wo die Arier herkommen. Das muss man natürlich wissen. Wo kamen jetzt die Arier her? Vermutlich, aber das ist eine Vermutung, beweisen kann ich es nicht, da würde ich mich hüten, vom Aldebaran. Von diesem Sternensystem? Von diesem Stern im Hauptwirt des Stiers, 68 Lichtjahre von uns entfernt. Naja, mit Überlichteffekten ist das ein Katzensprung. Kriegen wir später. Das muss man natürlich wissen. Denn wozu in die Sterne gucken, wenn einem die Verschwörung zu Füßen liegt? Am bekanntesten ist Bariloche nämlich wegen seiner, sagst du es? Komm, wir sagen es zusammen. Nazis! Wir erhielten die Nachricht, dass man fossile Knochen gefunden hatte. Wir organisierten eine Expedition und gruben bald weitere Knochen aus. Sie waren relativ groß, sodass wir anfangs dachten, sie wären von einem Pflanzenfresser, weil diese Dinosaurier im Allgemeinen ziemlich groß wurden. Aber es stellte sich heraus, dass die Knochen von einer Raubechse waren. Und zwar von einer sehr großen. So wie bei Jurassic Park, ne? Finde ich immer süß. Ne? Es hat was überlebt, ja. Ne? Also Teil 2, ne? Jurassic Park 2. Ne? Mai 1994. Der Schriftsteller Juan Mala verlässt sein Haus in Bariloche und will gerade in sein Auto steigen. Da spricht ihn ein Amerikaner an, Sam Donaldson, Starreporter von ABC News. Is your name Reinhard Kops? Excuse me, but I have no time for that. You are Reinhard Kops? No, no. I was in 52. The German embassy here gave me the name. The name of? Of Mahler. Mahler. Mahler. And what was your name before Mahler? Kops. Kops. Reinhard Kops, NS-Geheimdienstler und Nazi-Fluchthelfer. Von ABC-Reporter Sam Donaldson überrascht und entlarvt, versucht Kops von sich abzulenken und sagt, dass es viele Nazis in Bariloche gebe. Und einen besonders schlimmen. There's a lot of people here still Nazi. A lot, I tell you. His name is Kripke. P-R-I. Kripke. Erich Kripke. Sam Donaldson braucht nicht lange, um ihn zu finden. Erich Priebke lebt unter seinem richtigen Namen in Bariloche. Senor Priebke? Sam Donaldson of American Television. Yes. Senor Priebke? Yes. Can we talk to you for just a moment? Yes. Donaldson fragt Priebke nach den 335 Zivilisten, die er 1944 in einem Steinbruch bei Rom erschießen ließ. You were in the Gestapo in 1944, were you not? In Rome? Yes, in Rome, yes. How do you feel about the Nazi Party now? No, I'm glad that it's over. I finished the Nazis at 45, you see. Der Mord war ein Vergeltungsakt für 33 deutsche Soldaten, die bei einem Bombenattentat ums Leben kamen. For every German soldier, 10 Italian had to die. Civilians? Well, civilians, they have been morally terrorists. But children were killed? No, not at all. 14-year-old boys were killed. Welche Nazis waren denn hier in Bariloche? Also namhafte, namentlich Bekannte. Josef Schwamberger, SS-Oberscharführer, Ghetto- und Lagerkommandant. Ferdinand Tröstl, SS-Untersturmführer und beteiligt an der Deportation. Hans-Ulrich Rudel, Schlachtflieger und höchst dekorierter Soldat der Wehrmacht und NS-Fluchthelfer. Fritz Landschner, NS-Regierungsdirektor des GAUs Tirol und Vorarlberg. Josef Mengele kam hin und wieder als Skitourist. Ein Besuch von Adolf Eichmann ist nicht völlig auszuschließen. Ah, wir rutschen in den Bereich der Mutmaßungen. Und von den Mutmaßungen geht es schwupps in die Fiktion. Beziehungsweise Wumms. Der große argentinische Paläontologe sah sofort, dass dieser Knochen alle Dinosaurierknochen übertraf, die er bis dahin gesehen hatte. Nach den Ausgrabungen standen wir vor dem größten Dinosaurier, der jemals gefunden wurde. Wir nannten ihn Argentinosaurus. Diese Entdeckung hatte profunde Auswirkungen auf unsere Betrachtungsweise der südamerikanischen Dinosaurier. Morgen sind wir mit Abel Bassi verabredet. Dem Argentinosaurus unter den Verschwörungstheoretikern. Akte 88. Die 1000 Leben des Adolf Hitler. Hasta mañana. Wird fortgesetzt. hörte 88, die 1000 Leben des Adolf Hitler von Walter Filz und Michael Lissek. Der zweite Teil kommt nächsten Sonntag. Alle Infos, Hintergründe und viel Material unter swr2.de. Akte 88.